Mitternacht. Guter Gott. Welche Szene hat sich gerade abgespielt? Ich bin noch ganz benommen in der Erinnerung daran, weiß kaum, ob ich überhaupt noch die Kraft besitze, sie im Einzelnen zu berichten. Doch wäre mein Bericht unvollständig ohne dieses letzte erstaunliche Ereignis. Ich betrat die Kabine, wo der Leichnam meines schwer geprüften, bewundernswerten Freundes lag. Über ihn beugte sich eine Gestalt, die ich einfach mit Worten nicht beschreiben kann. Sie war von gigantischer Statur, doch grob, klobig und missgeraten. Als er sich über den Sarg beugte, wurde sein Gesicht von langen, zerzausten Haarsträhnen verborgen. Er hielt eine riesige Hand ausgestreckt, die in Farbe und Struktur der einer Mumie glich. Als er mich kommen hörte, hielt er in seinen Schmerzens- und Schreckensrufen inne und sprang auf das Fenster zu. Ich habe niemals etwas Grässlicheres als sein Antlitz gesehen, von einer so widerlichen und entsetzlichen Hässlichkeit. Unwillkürlich schloss ich die Augen und versuchte, mir über mein Benehmen dem Unhold gegenüber Klarheit zu verschaffen. Ich befahl ihm zu bleiben. Er hielt inne und sah mich staunend an. Dann wandte er sich wieder der leblosen Gestalt seines Schöpfers zu und schien meine Gegenwart zu vergessen. Jeder seiner Züge und jede Geste schienen durch die wildeste Leidenschaft erregt zu werden. »Das ist also mein Opfer«, rief er. »Sein Tod ist die Erfüllung meiner Verbrechen. Mein elendes Dasein ist dem Ende nahe. O Frankenstein, edler und aufrechter Mensch, was nutzt es, dass ich dich nun um Vergebung bitte? Ich, der dich unwiderruflich vernichtete, indem ich alle, die du liebtest, der Vernichtung preisgab. Ach, er ist kalt, er kann mir nicht mehr antworten.« Seine Stimme klang erstickt, und mein erster Impuls, dem Gebot des sterbenden Freundes zu gehorchen und seinen Feind zu töten, wurde nun von einem mit Neugier gemischten Mitgefühl zurückgedrängt. Ich näherte mich dem Riesen. Den Blick wagte ich nicht wieder zu seinem Gesicht zu erheben, denn es lag etwas zu Schreckliches und Unheimliches in seiner Hässlichkeit. Ich versuchte zu sprechen, doch die Worte erstarben mir auf den Lippen. Der Unhold stieß weiter unzusammenhängende und wilde Selbstverwünschungen aus. Schließlich, als in dem Sturm seiner Leidenschaft eine kurze Pause eintrat, fand ich genügend Kraft, ihn anzureden. »Deine Reue ist nun überflüssig«, sagte ich. »Wenn du der Stimme des Gewissens gelauscht und auf sie Acht gegeben hättest, ehe du deine teuflische Rache so weit getrieben, wäre Frankenstein noch am Leben.« »Und glaubst du denn«, rief der Dämon, »bildest du dir denn ein, dass ich während dieser Zeit keine Qual und Reue empfunden habe?« »Er«, fuhr er fort, auf die Leiche deutend, »er kannte nicht den tausendsten Teil der Seelenqual, die ich bei der Ausübung meiner Untaten erlitt. Eine furchtbare Selbstsucht drängte mich, während mein Herz in Reue zuckte. Glaubst du, dass das Jammern Clairvals mir Musik in den Ohren war? Mein Herz war für Liebe und Freundlichkeit geschaffen. Als mein Elend mich zu Hass und Laster trieb, habe ich bei diesem Wandel Qualen durchgemacht, wie du sie nicht ermessen kannst. Nach Clairvals Ermordung kehrte ich gebrochenen Herzens in die Schweiz zurück. Ich hatte Mitleid mit Frankenstein. Mein Mitleid wuchs zu Abscheu. Ich verabscheute mich selbst. Aber als ich erfuhr, dass er, der Urheber meines Seins und meiner unaussprechlichen Qualen, auf eigenes Glück zu hoffen wagte, dass er, während er Elend und Verzweiflung auf mich häufte, eigenes Glück in Gefühlen und Leidenschaften suchte, von deren Genuss ich für immer ausgeschlossen war, erfüllten mich abgrundtiefer Neid und maßlose Erbitterung mit unersättlichem Rachedurst. Ich erinnerte mich an meine Drohung und beschloss, sie auszuführen. Wohl wusste ich, dass ich mir selbst die größte Marter bereitete, aber ich war der Sklave und nicht der Herr eines Dranges, den ich verachtete und dem ich dennoch folgen musste. Als sie starb? Nein, in jenem Augenblick war ich nicht unglücklich. Ich hatte jedes Gefühl erstickt, alle Angst unterdrückt, um in dem Übermaß meiner Verzweiflung zu toben. Von da an wurde das Böse mir zur Lust. Einmal so weit getrieben, hatte ich fortan keine Wahl mehr. Die Ausführung meiner dämonischen Pläne wuchs zu einer unersättlichen Leidenschaft. Und nun ist das Ende gekommen. Hier liegt mein letztes Opfer. Zunächst rührte mich sein Schmerz. Doch als ich mir ins Gedächtnis zurückrief, was Frankenstein über seine Beredsamkeit und Überzeugungskraft gesagt hatte, und ich den Blick wieder über die leblose Gestalt des Freundes gleiten ließ, entbrannte der Zorn von Neuem in mir. »Elender«, sagte ich, »es ist gut, dass du herkamst, um über die Verwüstung, die du angerichtet hast, zu winseln. Du wirfst eine Fackel inmitten von Gebäuden, und wenn sie von den Flammen verzehrt sind, setzt du dich zwischen die Ruinen und klagst bitterlich. Heuchlerischer Dämon! Wenn er, den du beweinst, noch lebte, so wäre er noch immer das Ziel, immer noch die Beute deiner verfluchten Rache. Du fühlst kein Erbarmen. Du beklagst dich nur, weil das Opfer deiner Bosheit deiner Macht entzogen ist. Oh, so ist es nicht. So nicht«, unterbrach die Kreatur. »Aber dies muss der Eindruck sein, den dir meine Handlungen vermitteln. Ich suche nicht nach Mitgefühl in meinem Elend. Ich würde es niemals finden. Als ich es zuerst suchte, strömte mein ganzes Wesen vor Liebe und Zuneigung über, die ich anderen mitteilen wollte. Aber jetzt, da die Tugend mir leerer Schall geworden, Glück und Zuneigung sich in verächtliche Verzweiflung gewandelt haben, bei wem sollte ich noch Mitgefühl suchen? Mir genügt es, allein zu leiden, solange ich leiden muss. Wenn ich sterbe, ist es mir recht, dass mein Gedächtnis durch Schimpf und Schande verunglimpft wird. Einst träumte ich von Tugend, Ehre und Glück. Einst wähnte ich Wesen zu finden, die über meine äußere Gestalt hinwegsehen und mich um der guten Eigenschaften, die ich bezeigen wollte, lieben würden. Ich hegte hochfliegende Gedanken von Pflicht und Hingabe. Aber jetzt hat mich das Laster unter das niedrigste Tier herabgezogen. Kein Verbrechen, kein Unheil, keine Bosheit, kein Elend reicht an meines heran. Wenn ich die schreckliche Liste meiner Freveltaten durchgehe, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass ich einst die höchsten und edelsten Vorstellungen von majestätischer und göttergleicher Schönheit hegte. Aber so ist es. Der gefallene Engel wird ein böser Teufel. Doch selbst jener Feind Gottes und des Menschen hatte Gefährten in seiner Einsamkeit. Ich bin ganz allein. Du, der du Frankenstein deinen Freund nennst, scheinst etwas von meinen Verbrechen und seinem Unglück zu wissen. Aber bei allen Einzelheiten, die er dir berichtete, kann er nicht die Stunden und Monate meiner Qual schildern, die ich durchmachte, als ich mich machtlosem Zorn hingab. Denn während ich seine Hoffnungen zerstörte, blieben auch meine Wünsche unerfüllt, die weiter in mir brannten und glühten. Ich verlangte noch immer nach Liebe und Gefährten und wurde weiter gehasst. War dies nicht ungerecht? Soll ich allein als der Sünder gelten, wo die ganze Menschheit sich gegen mich versündigt hat? Warum verurteilst du nicht den Bauern, der den Retter seines Kindes umbringen wollte? Nein, in deinen Augen sind die Menschen tugendhafte und makellose Wesen. Ich, der unglückliche Verlassene, bin eine Missgeburt, die man verachten, herumstoßen, zertrampeln kann. Sogar jetzt noch kocht mir das Blut, wenn ich an diese Ungerechtigkeit denke. Es ist wahr, ich bin ein Scheusal. Ich habe die Schwachen und Hilflosen ermordet, die Unschuldigen im Schlaf erwürgt und dem, der weder mir noch irgendeinem anderen Lebewesen jemals Leid zufügte, die Kehle im Todesgriff zugeschnürt. Ich habe meinen Schöpfer, der vor allem Liebe und Bewunderung unter den Menschen wert war, in maßloses Elend gestürzt. Ich habe ihn sogar bis in sein unwiderrufliches Verderben verfolgt. Da liegt er bleich und weiß im Tode. Du hasst mich. Aber dein Abscheu ist bestimmt nicht so groß wie der, den ich vor mir selber hege. Ich blicke auf die Hände, welche die Untat begangen. Ich denke an das Herz, welches den Plan dazu gebar, und sehne mich nach dem Augenblick, wo sie mir nicht vor Augen stehen, wo es meine Gedanken nicht mehr verfolgen wird. Fürchte nicht, dass ich auch weiter Unheil anrichten werde. Mein Werk ist fast getan. Es braucht weder deinen Tod noch den von sonst einem Menschen, um das Maß meiner Verbrechen vollzumachen, um das zu vollenden, was mein Schicksal ist. Ich selbst werde mein letztes Opfer sein. Ich werde nicht länger verweilen. Auf der Eisscholle, die mich hierher gebracht hat, werde ich dein Schiff verlassen und ans äußerste Ende des Erdballes fliehen. Ich werde meinen Scheiterhaufen schichten und diesen elenden Körper zu Asche brennen, damit meine Überreste einem neugierigen und lästerlichen Famulus, der eine ähnliche Kreatur wie mich schaffen könnte, keinen Anhaltspunkt geben. Ich werde sterben. Dann werde ich nicht länger die zehrenden Qualen erdulden müssen und das Opfer jener unstillbaren Gefühle sein. Er, der mich ins Leben rief, ist tot, und wenn ich nicht mehr sein werde, wird auch die Erinnerung an uns beide bald vergehen. Als ich vor einigen Jahren die ersten Eindrücke der Umwelt erleben durfte, als ich die wohltuende Sommerwärme spürte, das Rauschen der Blätter und das Chirpen der Vögel hörte, und dies mir alles bedeutete, hätte ich vor dem Tod gezittert. Jetzt aber ist er mein einziger Trost. Von den schrecklichen Verbrechen besudelt und der bittersten Reue zerfleischt, wo kann ich Ruhe finden, wenn nicht im Tode? Leb wohl, ich verlasse dich und mit dir den letzten Menschen, den meine Augen schauen. Lebe wohl, auch du, Frankenstein. Wenn du noch am Leben wärest und noch ein Rachegefühl gegen mich hegen könntest, so würdest du mir nicht den Tod, sondern das Leben wünschen. Einst hast du meine Vernichtung erstrebt, um mich an größerem Unheil zu hindern. Wenn du jedoch auf eine mir unbekannte Art denken und fühlen kannst, dann wünschest du mir nicht das Leben zu meiner Strafe. So elend du auch warst, meine Pein war größer als die deine, und der Stachel meiner bösen Taten wird in meinen Wunden weiter brennen. Erst der Tod wird sie für ewig schließen. Doch bald, rief er in feierlich tragischem Ton, bald werde ich sterben, und was ich empfand, wird mich nicht länger quälen. Bald wird diese brennende Pein ausgelöscht sein. Ich werde meinen Scheiterhaufen im Triumph besteigen, und inmitten der verzehrenden Flammen werde ich frohlocken. Der Schein dieses Feuers wird erlöschen, meine Asche von dem Wind zerstreut werden. Mein Geist wird endlich in tiefem Frieden ruhen. Lebe wohl! Bei diesen Worten sprang er aus dem Kabinenfenster auf die Eisscholle, die nahe am Schiff trieb. Schnell trugen ihn die Wogen davon. Er verlor sich im Dunkel und in der Unendlichkeit der Ferne.